Lektion 5. Hörtext 3. Du siehst doch, dass ich Zeitung lese. Dialog 1. Papa, du wolltest mir doch helfen, mein Fahrrad zu reparieren. Papa, können wir das jetzt machen? Bitte, Max kommt nachher und holt mich zum Fahrradfahren ab. Ja, gleich. Du siehst doch, dass ich Zeitung lese. Oh Mann, Papa, jetzt hilf mir doch mal schnell. Max kommt doch gleich. Verdammt nochmal, kann man denn nicht mal sonntags in Ruhe die Zeitung lesen? Und überhaupt, wer hat dir erlaubt, am Sonntag mit Max Fahrrad zu fahren?